Er war bei klarem Verstand. Verdunkelungen vor den Augen und Schwindel fühlte er nicht mehr. Aber die Hände zitterten immer noch. Er erinnerte sich später, dass er sogar sehr aufmerksam und vorsichtig war und immer versuchte, sich nicht zu beschmutzen. Die Schlüssel zog er sofort heraus. Sie hingen wie damals alle zusammen in einem Schlüsselbund an einem stählernen Ring. Er lief mit ihm sofort in das Schlafzimmer. Das war ein sehr kleines Zimmer mit einem großen Ikonenschrein an der einen Wand. An der anderen Wand stand ein großes Bett, sehr reinlich, mit einer wattierten Decke, deren Bezug aus bunten Seidenflicken zusammengesetzt war. An der dritten Wand stand eine Kommode. Doch seltsam, kaum begann er die Schlüssel an der Kommode zu probieren, kaum hörte er ihr rasseln, da durchfuhr ihn gleichsam ein Krampf. Er bekam wieder Lust, alles liegen zu lassen und wegzugehen. Aber das dauerte nur einen Augenblick. Es war zu spät, wegzugehen. Er vermochte sogar, über sich selbst zu lächeln, als ihm plötzlich ein anderer, beunruhigender Gedanke durch den Kopf fuhr. Es schien ihm plötzlich, dass die Alte womöglich noch lebe und zu sich kommen könne. Er ließ die Schlüssel fallen, lief zurück zur Toten, ergriff das Beil und erhob es noch einmal über die Alte, ließ es aber nicht niedersausen. Es gab keinen Zweifel. Sie war tot. Als er sich über sie beugte, um sie wieder aus der Nähe zu betrachten, sah er deutlich, dass der Schädel zerschmettert und sogar ein wenig nach der Seite verschoben war. Er wollte ihn mit dem Finger befühlen, aber dann zog er die Hand doch zurück. Es war deutlich genug. Indessen war schon eine ganze Pfütze Blut zusammengelaufen. Plötzlich bemerkte er an ihrem Hals eine Schnur. Er riss daran, aber die Schnur war stark und ließ sich nicht zerreißen, außerdem war sie mit Blut durchtränkt. Er versuchte, die Schnur aus dem Kleide hervorzuziehen, aber etwas hielt sie fest. Ungeduldig wollte er wieder das Beil heben, um die Schnur oben über dem Körper durchzuschlagen, aber er wagte es nicht. Und mit großer Mühe zerschnitt er nach einer Arbeit von 2 Minuten die Schnur, ohne mit dem Beil den Körper zu berühren, wobei er aber seine Hände und das Beil mit Blut besudelte.